Ja, herzlich willkommen, liebe Leute, zu der neuen Ausgabe der Rios Wochensicht, Woche 23, 2011. Und, was für ein Datum haben wir eigentlich? Das ist ja schlimm. 6.6.2011, jawohl. Und, ja, seid herzlich willkommen, alle Leute, die hier zuhören. Hi, eine tolle Woche wird das bestimmt, was uns da jetzt noch bevorsteht. Aber wir wollen ja über das reden, was schon war. Ja, Wildkatzen habe ich gesehen. Ja, zwei die letzte Woche. Unglaublich. Ja, das ist tatsächlich, ne? Eine fantastische Sache. Einmal tatsächlich eine wirklich in freier Wildbahn. Ja, nicht domestiziert. Unglaublich. Ja. Gibt's nicht. Ja. Na gut, okay. Das mit der Wildkatzen ist quälend. Also letzte Woche waren mehrere Sachen interessant geworden, was vielleicht der ein oder andere Auswirkung hat in Zukunft. Fangen wir mal ganz langsam an. Und zwar ist das bei der UN losgegangen mit der Online-Zensur und Netzsperren, die da, ja, laut Aussage des UN-Berichterstatters, ja, den Tatbestand von Online-Zensur erfüllt. Ja. Und warum ich das jetzt so betone, ist ja immer wieder die Sache, dass man Zensur so mittlerweile so leichtfertig benutzt irgendwie, ja, also ich meine, man sagt ja mittlerweile zu allen Zensur, wenn man nicht seine Äußerungen zum Besten geben darf, ja. Dabei ist ja Zensur eigentlich etwas, was nur staatlich eigentlich ausgeführt werden kann. Privatseiten zum Beispiel, Netzseiten können keine Zensur betreiben, weil die ja Hausrecht im Prinzip haben und Zensur kann also eigentlich nur der Staat betreiben. Aber genau das wird eben jetzt hier von diesem UN-Berichterstatter gerügt, nämlich dass Netzsperren und Online-Zensur mittlerweile immer weiter grassieren und das Bedenkliche dabei ist, in Staaten, die eigentlich als demokratisch und freiheitlich gelten. Und das ist natürlich eine schwerwiegende Beschuldigung und auch eine richtige Feststellung. So ist zum Beispiel sowas wie ein dieses Free-Strike-System, was es zum Beispiel in Frankreich gibt. Das heißt, wenn man dreimal gegen Urheberrechtsverletzungen beispielsweise verstoßen hat oder gegen Urheberrecht verstoßen hat, dann wird der Zugang zum Internet gesperrt oder extrem stark eingeschränkt. Und damit wird die Person quasi von der Zukunft, sagen wir mal, abgeschnitten oder eigentlich auch schon von der Gegenwart, denn immer mehr wird ja auch online gemacht. Ja. Und hier kann man deutlich sehen, wo dann eben die Schwierigkeiten liegen bei dem Ganzen. Wenn man jetzt zum Beispiel ein klassisches Strafverfahren sieht, wo dann eben Leute beispielsweise ins Gefängnis kommen, ja, werden die auch, sagen wir mal, der Freiheit, ja, ich will nicht sagen beraubt, aber man nimmt quasi die Freiheit zum Schutz der Öffentlichkeit, manchmal eben auch zum, damit eben die Schuld jemand dann auch bewusst wird. So. Bei diesen Geschichten hier ist es aber was anderes. Man nimmt den Zugang nicht etwa zur Freiheit, also weg praktisch Freiheit. Das heißt, man nimmt ja Freiheit schon, aber eben nicht die körperliche Freiheit, sondern man nimmt jemand die Informationsfreiheit. Man nimmt jemand zum Beispiel die Möglichkeit, sich ausreichend oder über dem Weg des Internets über etwas zu informieren auch. Ja. Deswegen ist das Ganze zum Beispiel sehr, sehr strittig. Das könnte man jetzt noch wahrscheinlich stundenlang diskutieren, was das im Endeffekt dann bedeutet und ob das gut ist oder schlecht ist. Aber generell ist es eben so, dass das ja auch nicht das einzige Problem ist oder eigentlich nicht das Hauptkriterium, was eben da jetzt gerügt wurde, sondern eben auch die Netzsperren, wo eben nicht nur Straftäter oder mutmaßliche Straftäter ferngehalten werden von Informationen beziehungsweise von, man muss ja erstmal sagen, Sachen. Ja, also das kann wertvolle Informationen sein, wenn es missbraucht wird. Das kann aber auch eigentlich einleuchtende Inhalte sein, wie zum Beispiel schwer strafbare Inhalte, ja, wo man dann eigentlich sagt, ja, okay, ist ja eigentlich richtig so, dass da niemand drauf zugreifen kann. Ja, nur eben ist es immer die Sache, man schafft einen Apparat, eine Infrastruktur für so eine Sperrung und dann ist es gerade noch so ein klitzekleiner Klacks und es sind alle möglichen anderen Informationen gesperrt. Beispielsweise haben sich dann schon die Content-Industrie hat sich da beispielsweise schon gemeldet, die dann Netzsperren haben möchten für eben Leute oder für Seiten, die eben fragwürdig Inhalte verbreiten. Und da ist nämlich schon wieder die ganze Sache, nicht alles, was zum Beispiel die Content-Industrie sagt, dass es illegal ist, ist auch illegal. So einfach ist es nicht. Nur eine Netzsperre ist schnell gemacht, ja. Und deswegen ist es dann eben grenzwertig. So. Gut. Und das wird eben jetzt endlich mal auch von den UN-Vertretern da angemahnt, dass eben hier mit Bedacht gehandelt werden soll. Ich habe den Artikel mal verlinkt und der ist auf jeden Fall mal wert, wenn er auch nur kurz ist, mal durchgelesen zu werden. Und ich finde, es ist schon mal gut, dass jemand bei der UN da sich Gedanken drüber macht, dass es eben nicht so einfach möglich ist, hier etwas zu sperren oder jemanden vom Internet fernzuhalten, ohne dass man dadurch vielleicht rechtsstaatliche Prinzipien verletzt. Ja. Da müssen schon triftige Gründe vorliegen und es muss sich auch um kapitale Verbrechen handeln, also auch Verbrechen, wo es nötig ist, die Öffentlichkeit zu schützen, beispielsweise. Ja. Und das ist zum Beispiel nicht, meiner Meinung nach, nicht gegeben, wenn jemand ja, sich einen MP3-Song von irgendwo runterlädt, der eben angeblich nicht legal war, ja, wie das auch heißt, und dann hier vielleicht deswegen hier den Zugang zu dem Informationsmedium eigentlich der Zukunft auf jeden Fall, der Gegenwart möglicherweise verwehrt wird und quasi von der modernen Welt abgeschnitten wird. Das ist unverhältnismäßig. Das kommt schon fast einem virtuellen Gefängnis gleich, ja, in das man gesteckt wird. Und da muss man natürlich schauen, dass man das abwägen kann. Ja, ich weiß, die Content-Industrie wird am liebsten die Leute vielleicht die Todesstrafe einführen für Leute, die Raubkopien verbreiten. Ja. Aber da muss ich ganz klar sagen, sorry Leute, euer Content ist nicht so viel wert wie zum Beispiel die körperliche Unversehrtheit eines Menschen, ja, auch wenn ihr das vielleicht gern hättet. Und deswegen kann man da nicht so massiv auf immer drakonischere Strafen drängen. So, Twitter hat auch etwas getan, was möglicherweise große Auswirkungen haben wird für die Zukunft. Twitter hat ja schon angefangen, langsam aber sicher die Twitter-Clients zu, ja, wie soll ich denn sagen, zu behindern, ja, indem sie, ja, mittlerweile haben die sogar schon welche gesperrt, dann wieder freigegeben, dann haben sie öffentlich gesagt, dass es keine gute Idee wäre, weiter Twitter-Clients zu machen. Ja. TweetDeck wurde gekauft. Und man sieht ganz klar, Twitter will jetzt auch in das Geschäft einsteigen oder in das Verbreiten von Clients. Mit ihrem eigenen Twitter-Client haben sie das schon auch gemacht. Nur, es geht all jetzt den Twitter-Clients an den Kragen, aber jetzt auch den Bilderdiensten, die sich rund um Twitter gebildet haben. Und das ist wirklich eine bedenkliche Geschichte. Das mit den Twitter-Clients natürlich auch, aber dieses... Ich lasse mal kurz erklären für die Leute, die so jetzt noch nicht wissen, was ich damit meine mit Bilderdiensten für Twitter. Also es gibt eine Reihe von Diensten, wie zum Beispiel Epsilon Frog oder TweetPic, ja, und etliche andere Dienste, die eben darauf spezialisiert sind, dass man etwas twittern kann, aber mit einem Foto versehen kann, weil Fotos kann man ja nicht konnte man bisher nicht auf Twitter hochladen, sondern eben nur Text. Also wird quasi dann damit ein Tweet hochgeladen mit dem Link zu dem Bild, das automatisch bei so einem Bilderdienst gespeichert wurde. Berühmtheit hat TweetPic erreicht, als zum Beispiel in den USA ein Flugzeug in den Hudson River abgestürzt ist und dort hat dann jemand quasi live von dort getwittert und hat eben auch da dann TweetPic benutzt, um live um quasi direkt vom Ort des Geschehens Bilder hochzuladen und dann eben automatisch da zu twittern. Ja. Also quasi getwittert über dieses TweetPic. Faszinierende Sache auf jeden Fall. Es gibt nicht umsonst den Spruch, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Denn genauso ist es. Bevor man jetzt alles lang und breit erklärt, da nützt das oft viel mehr, wenn man einfach ein Bild macht und zack, dann weiß man das. Dann kann man noch Nachricht, eine kleine dazusetzen, so ein typischer Tweet und dann ist das schon jede Menge wert. So, und jetzt hat eben Twitter hier mit Fotobucket eine Zusammenkunft geschlossen, sozusagen. Und Twitter macht jetzt das selbst. Das heißt, man kann jetzt demnächst, es ist noch nicht verfügbar, zumindest bei meinem Account noch nicht, kann man also in Twitter selbst die Bilder direkt hochladen. Das wird dann auch in den Twitter-Client integriert werden. Und damit ist es natürlich ja fast sowas wie der Todesstoß für Dienste eben wie Epsilon, Frog, TweetPic und vor allem Bankr. Bankr.com ist jetzt eigentlich erst vor kurzem gestartet, ziemlich aufstrebend und schneller Bilderdienst. Ja. Ich habe öfters schon mal drüber was gesagt, auch schon mal das bekannt gemacht. Die Jungs da sind wirklich fit und sind absolut auf der Höhe der Zeit mit ihrem Dienst und die Apps für die Smartphones beispielsweise sind also wirklich sehr effektiv, schnell, brauchen wenig Ressourcen und eine fantastische Geschichte eigentlich. Und solche Dienste wie im Bankr, die werden jetzt also direkt attackiert werden. Und ehrlich gesagt, ich bin skeptisch, ob die überhaupt noch eine Grundlage haben, weil wir alle wissen ja, wenn sowas von der Quelle quasi direkt integriert wird, warum sollte dann eben jemand noch einen anderen Bilderdienst benutzen, außer Twitter dann, ja, wenn die das auch machen. Also der Normalbenutzer wird da sicherlich keinen Grund sehen. Wer die Richtlinien mal durchliest bei Twitter, der wird sich das vielleicht nochmal überlegen, wenn man eben, was bisher ja nicht ging, aber die haben ja offenbar schon länger Zeit damit geliebäugelt oder zumindest mal wollten sie sich die rechtlichen Grundlagen schon mal sichern. Denn wenn man das macht, Bilder bei Twitter hochlädt, dann verliert man quasi reell die Rechte, die man hat über sein Foto. Man gibt diese Rechte quasi Twitter und die können diese Rechte auch verwerten. Die Möglichkeit, eine Creative Commons License zum Beispiel auszuwählen, gibt es bis jetzt noch nicht. Und damit ist natürlich, kann man sagen, wenn man ein Bild da bei Twitter dann einstellt, dann gehört das Bild quasi Twitter, die können das verkaufen und alles Mögliche damit machen. Und deswegen ist die zum Beispiel noch eine Alternative, die Bilder quasi auf seinem eigenen Blog zu hosten. Ja, also einfach, da gibt es ja auch jede Menge Apps für Smartphones und so weiter, da werde ich auch später in der im Uncast noch einiges darüber sagen. Da gibt es sehr schöne Apps dafür, bei der man quasi per Knopfdruck auch Bilder hochladen kann in sein eigenes Blog. Ja, und die Betreffzeile Zeile ist dann quasi der Tweet. Man kann natürlich dann auch noch mehr machen. Man kann dann größere Texte noch reinmachen, wenn man will. Oder eben Videos auch mit anfügen. Also da gibt es jede Menge Sachen, die man mehr machen kann bei diesen, bei dieser Alternative, wenn man eben über sein eigenes Blog geht. Ja, die Blogdienste haben mittlerweile auch sehr viel Speicherplatz für Bilder. Blogger beispielsweise sind sogar Bilder, 800, die unter 800x600 oder gleich 800x600 sind, unbegrenzt zu speichern. Das heißt, da hätte man quasi eine Möglichkeit, eben gerade für die Smartphones, weil da mehr als 800x600 zu schicken, ist ja nicht ganz so praktikabel. Also meistens werden die sogar noch weiter runter skaliert. 640x480 ist, glaube ich, so momentan das Normale an Größe. Warum? Klar, wenn man unterwegs ist, soll das alles ja schnell gehen und 3G-Verbindung hin oder her, damit eben da nicht so viel Daten gefunkt werden, werden die herunterskaliert und dann geht das schneller. Man erreicht nicht so schnell sein Datenlimit und so weiter. Also wenn ich jetzt hier, 2 Megabyte Bilder hochschicke, ja, und dann kann sich das im Endeffekt sehr schnell summieren und dann eben doch deutlich dazu beitragen, dass mein Freiraumkontingent, was in dem Mobilfunkvertrag drin ist, dann eben ausgeschöpft wird, ja, in dem Monat. So, also das ist auf jeden Fall die Alternative, würde ich mal sagen, würde ich auf jeden Fall dem vorziehen. Ja. Ich mag momentan immer noch Banker, nur es ist halt jetzt eben die Frage, wie können diese Services da noch existieren, was für Möglichkeiten, was für Aussichten haben die da noch. Sieht momentan nicht ganz so rosig aus, muss man sagen. Ja, apropos Creative Commons License, die kann man natürlich dann auf seinem Blog verwenden für seine Fotos. Ja, ist auch eine vernünftige Sache, weil da kann man seine Inhalte so schützen, dass sie zwar zu benutzen sind, aber wenn es dann zum Beispiel aufs Kommerzielle geht oder aufs Verändern, dass dann eben hier strikte Grenzen gesetzt werden können. Und das Wichtigste vor allem, die Quelle muss immer genannt werden. Das bringt auf jeden Fall auch wiederum Besucher für das eigene Blog beziehungsweise für was auch immer man damit erreichen will. Und das ist jetzt auch endlich nach langer Zeit auf YouTube möglich. Ja. Google hat es jetzt endlich freigeschaltet. Die Creative Commons License kann man jetzt auf YouTube auswählen für die Videos, die man hochlädt. Übrigens auch für die man schon hochgeladen hat. Ja, also das ist eine schöne Geschichte. Leider kann man nur die Creative Commons License by auswählen. Das bedeutet nur die Pflicht quasi zu nennen. Man kann aber keine weiteren Einschränkungen machen, zumindest im Moment nicht. So dass man nicht festlegen kann, dass sie mit der gleichen Lizenz weitergegeben werden muss, beziehungsweise nicht kommerziell verwertet werden darf. Das heißt, wenn man sich bei YouTube im Moment für eine Creative Commons License entscheidet, dann gibt es nur die Attribution, jetzt könnt ihr lachen. Ja, also nur die Nennung kann man vorgeben, ja, von dem Autor. Und eben nicht diese weiteren Einschränkungen. Da weiß nicht, warum YouTube das nicht gemacht hat, wird bestimmt seine Gründe haben. Oder die haben es einfach nur vergessen. Wer weiß. Aber immerhin, Creative Commons License ist jetzt möglich. Ich habe gleich schon einige Videos von mir dann endlich geändert. Musste das bisher ja mit Vor- und Abspann da machen, um eben die Lizenz da klar zu machen. Und das kann man jetzt eben einfach so tun. Sehr schön. Facebook hat jetzt oder kriegt demnächst den 700 Millionsten User, vielleicht haben sie es sogar schon, während ich hier jetzt spreche. Ja, kann durchaus sein. Es geht rasend schnell bei YouTube. Wir alle wissen, als der Film The Social Network rauskam, da war ja die Zahl 500 Millionen User so schon sehr beeindruckend. Jetzt sind es bald 700 Millionen User. Ja, was soll man da sagen? Ne? Also ich meine, ich habe es zwar schon mal erwähnt, aber wo liegt die Magie? Die Magie liegt einfach darin, dass es keinen anderen Dienst gibt, der genau das kann, was Facebook kann. Ja. Und auch die Anzahl von Leuten, das heißt Bekannten drin hat, denn darum geht's doch eigentlich. Ja, das ist doch das Wichtigste. Ja, dass die Leute auch eingetragen sind irgendwo. Gerade in Ländern wie eben in Europa beispielsweise, wo eben die Benutzung von solchen elektronischen Netzwerken noch nicht so weit vorangeschritten ist, ja, da kann man froh sein, wenn die überhaupt irgendwo sind, die Leute. Und dann ist das meistens eben auch Facebook. Und das ist okay so. Ja. Das ist durchaus okay so. Also ich habe mich lange gewehrt gegen Facebook, ja, aber was soll man machen? Ja? Und genau das ist es nämlich, die überlegen, was soll man machen? Ja, wenn alle Freunde bei Facebook sind, dann nützt es nichts, wenn ich dann bei Service 0815 bin und führe dann dort Selbstgespräche mit mir. Ja, das bringt eben nichts. Und das sehen halt die Leute offenbar auch so. Ne? Übrigens ist hier noch eine interessante Statistik, die Zuwachsraten von den verschiedenen Ländern. Und Deutschland ist das sage und schreibe nur auf Platz 12. Hinter Ländern wie Indonesien, Philippinen, Mexiko, Argentinien, Indien, Kolumbien, ja, Ägypten. Also es ist unglaublich. Ja. Wir sind hinter Malaysia sind wir. Hinter Malaysia, was die Zuwachsraten betrifft. Das ist doch traurig. Das gibt's doch nicht sowas, ja. Also das muss man vorstellen. Ich meine, wir haben zwar momentan, also die Zuwachsraten sind eben niedriger, wir haben mehr Benutzer als Malaysia, aber hallo? Ach, kann doch nicht wahr sein. Hier Indonesien hat 37 Millionen Nutzer und wir sind gerade mal bei 18 Millionen Nutzer. Also ich sag mal nicht, was, ich möchte es nicht weiter ausführen, was das wieder aussagt. Ja, ihr wisst ja schon alle, wenn ihr die Wohnung sich mal öfters hört. Also gut, 700 Millionen User für Facebook. Platz 1 ist übrigens Brasilien, ja, mit einer Zuwachsrate von 1,9 Millionen Benutzer und einer Gesamtzahl von 19 Millionen Nutzer. Ja, ist also sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ja, und ich habe in der Überschrift heute für das Gesamtthema da für diese Woche beschrieben, 700 Millionen plus 1 gleich Fragezeichen. Jetzt was soll denn das sein? Ha! Google schickt sich nämlich langsam an, Facebook zumindest in einem Punkt jetzt mal Konkurrenz zu machen, und das ist dieser Like-Button. Überall, ihr kennt ihn überall, ist stark unter Beschuss von Kritikern, sehr viel genutzt von normalen Benutzern eben, ja, ein Muss für Webseitenbetreiber, die ihre Webseiten auch größeren Publikum eben unterbreiten wollen, verhasst von vielen Diensten, die mit zum Beispiel mit freiem, offenem Internet zu tun haben oder freie Software propagieren, wie beispielsweise der FSF, ja, die Kampagnen auch starten, dass man eben diesen Button nicht einbaut auf oder in seine Seite oder Blog. Das kann man natürlich sehr, sehr positiv sehen. Ich glaube nicht, dass diese Organisationen besonders erfreut sein werden, dass jetzt Google auch sowas macht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die dann sagen, ja, ja, hier ist die Alternative für den Facebook-Button, +1-Button, so nennt er sich, von Google. Stattdessen nehmen, das glaube ich nicht, vielleicht eher noch umgekehrt, vielleicht sagen die da, bevor ihr den +1-Button von Google nehmt, nehmt lieber den von Facebook, weil Google ist evil. Ja. Ja. Ja. Okay, aber bevor ich jetzt wieder ein paar Kraftausdrücke ansetze, ja, der +1-Button ist gestartet, ich halte ihn für eine gute Idee. In Blogger-Blogs kann man, oder wird er eigentlich fast automatisch, oder wird automatisch eingesetzt, sobald ihr die Share-Buttons aktiviert habt. dann erscheinen die unter dem Posting oder je nachdem, wo ihr in eurem Theme dieses anzeigen lasst. Ho, und da, tja, da kann man nur sagen, hallo, das ist doch mal was, denn Google plant eine netzweite Verbreitung mit diesem +1-Button und tatsächlich wird auch die Suche von Google dann anzeigen, ein +1, wenn zum Beispiel Freunde und Bekannte, die eben beim eigenen Google-Account eingetragen sind, etwas empfehlen durch diesen +1, wird das auch angezeigt, selbst in den Suchergebnissen. Und was das natürlich für eine Macht hat, dürfte ja klar sein, ja, wenn man etwas sucht mit Google und kriegt dann gezeigt quasi, oh ja, hier, Bekannte von mir haben das markiert, das könnte interessant sein eventuell. Das zieht. Man kann ihn auf normale Webseiten einbauen, man kann auf Artikel einbauen und man kriegt auch eine Übersicht oder man kriegt es auch eingebaut über man kriegt es auch über sein Profil zu Gesicht, nämlich dort gibt es dann den Reiter +1 im Google Profil und dann kann können die Leute sehen, was man denn hier eben empfohlen hat mit diesem +1 Button. Ich find's gut, eine Alternative zu dem Like Button. Aber ich sag's ganz, ganz knallhart, ich hab's schon wieder im Internet gelesen, ja, jetzt geht's Facebook an den Kragen und das wird Facebook sehr, sehr zusetzen und ja, was weiß ich, das Ende von Facebook oder sonst irgendwas. Oh Leute, seid doch nicht so immer so kritisch, ja. Das ist ein +1-Button. Google hat noch viel, viel zu tun. Leider muss man ja sagen, bevor die Facebook Paroli bieten können. Zum Beispiel die Spiele. Sind wir mal ehrlich. Die meisten Leute auf Facebook spielen doch miteinander. Und warum auch nicht? Ich habe es schon mal gesagt, Spielen ist doch die soziale Interaktion überhaupt. Ja, was gibt es denn noch Sozialeres, als miteinander zu spielen? Ja, das war schon immer so. Sei es jetzt das Familienspiel daheim, rund um Mensch, ärger dich nicht spielen. Ja, oder der Sohn geht mit seinem... der Vater geht mit seinem Sohn vielleicht eine Runde Fußball spielen, ein bisschen kicken, bolzen, ja. Spielen, spielen, spielen, spielen, das ist doch was, ja. Brot und Spiele, die wichtigsten Elemente des menschlichen Lebens, ja. Brot und Spiele. Und genau das ist eben auch etwas. Und da muss Google erstmal nicht eine Spieleplattform rausbringen, aber erstmal, das wollen sie auch, Google Games ist ja schon mehr oder minder geplant. Aber zuerst mal müssen sie eine Grundlage machen, mit der sich Leute auch erstmal verbinden können, ja, wo man seine Bekannten eintragen kann, richtig eintragen kann, wo man dann eine Seite hat, wo man sie sieht, wo Bilder von den Leuten sind, sprich etwas wie Facebook. Ja. Und dann kann man das machen. Das, was jetzt gibt, ja, es gibt Google Buzz für soziale Interaktion. Ja, es gibt Google Talk für Chats. Es gibt Gmail für Nachrichten auszutauschen. Ja klar, das gibt es alles. Aber das ist alles so abstrakt, das ist alles so weit auseinander, das ist so nicht so direkt zugreifbar. Ja, da muss eine Seite her, die alles vereint, die Freunde mit, wie gesagt, mit kleinen hübschen Bildchen zeigt. Ja, wo dann ich eine Nachricht abschicken kann, wenn ich auf der Seite hier Message klicke, zack, dann möchte ich nicht in Google Mail reingeleitet werden, wenn ich jemand Bekannten über, sagen wir mal, über Google Me, ja, so heißt es ja schon immer, ja, wird wahrscheinlich nie geben, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Dann eine Nachricht schicke oder über das Google Book. Ja. Und wenn ich dann den chatte, dann möchte ich das Google Book nicht verlassen und dann irgendwo anders da reingehen, um G-Talk zu öffnen. Ja. Und G-Talk muss auch dann auch zuverlässig funktionieren. Also das sind alles solche Geschichten, ja, die eben Facebook, die eben Google noch machen muss, wenn sie gegen Facebook aufzuholen haben. Und leicht wird das nicht. Selbst wenn sie etwas machen, wo viel besser ist als Facebook. Ja. Und das wird schwierig, weil Facebook trifft halt genau diese Interaktionsschwerpunkte so, wie sie eben offenbar gut gelöst werden kann, so dass eben auch Nicht-Geeks, und das ist wichtig, das ist sehr wichtig, Nicht-Geeks einigermaßen verstehen, wie sie jetzt jemandem eine Nachricht schreiben, ja, oder wie sie ein Spiel starten. Das ist wichtig. Ja. Und aber selbst wenn alles stimmt und selbst wenn alles noch viel besser ist bei Facebook, es gibt noch eine Schwierigkeit und das ist nämlich die Masse der Leute, die eingetragen sind. Ja. Die Masse der Leute und hier haben die auch in einigen Ländern Googlern Schwierigkeiten. Ja. In Deutschland haben ja die Leute schon Angst, sich überhaupt einen Google-Account zu machen, weil sie da immer diese verrückten, total überzogenen, hirnrissigen Panikmach-Aktionen in den Medien hören. Ja. Wie schlimm das doch ist, ja. Ja, und was bleibt dann? Und wenn die Leute eben zu Facebook war, weil das ja besser ist, ne? Weil das ja nicht so schlimm ist. Ja, egal. Und ich kann es auch gleich sagen, den Leuten, die alles mies machen wollen, ja, und immer sagen, ja, soziale Netzwerke sind überhaupt schlecht und das sollte man überhaupt nicht machen, die gehören verboten, dann muss ich mal was sagen. Ganz klar, irgendwas werden die Leute immer nehmen, weil soziale Interaktion, soziale Zugehörigkeit, Verbindungen ist eine Grundlage des menschlichen Lebens. Und wenn wir das nicht drüber retten können in die Virtualität, dann haben wir einzelne traurige Individuen, die allein an ihren Rechnern sitzen und überhaupt keine soziale Interaktion mehr haben. Oder aber sie pfeifen drauf auf den ganzen Rechnerkram. Und das, was viele immer so schön sagen, was auch teilweise stimmt, aber hört doch mal auf, euch an den Computer zu setzen, sondern geht mal raus. Das führt aber dann dazu, dass sie eben dann überhaupt nicht mehr an den Computer gehen. Ja, und das wird eben für die Zukunft dann auch Auswirkungen haben, weil die Zukunft wird auch an elektronischen und mit elektronischen Medien gestaltet werden. Und wer da nicht mit dem Boot sitzt, tja, der säuft auch mal schnell nebendran ab. Jetzt habt ihr bestimmt schon wieder gut gelacht, ja, weil der Rio sich so richtig schön reingesteigert hat, ja, in diese Geschichte. Oh. Ihr könnt gleich noch mehr lachen, denn die USA, ja, zumindest die Regierung oder ein wichtiger Teil der Regierung hat sich da zur Lachnummer des Jahres gemausert bis jetzt. Ich meine, das Jahr ist noch lang, aber bis jetzt absoluter Hammer. Und die USA sieht nämlich Hackerangriffe jetzt als Kriegsgrund. Bomben gegen Hacker? Ha! Ist ja Wahnsinn. Also, wenn das nicht so traurig wäre, ja, ja, ich lache aber trotzdem, weil das ist einfach so abstrus, das ist einfach so unglaublich blödsinnig, ja. Leider ist es wahr, es ist nicht mehr normal. So wird eben gedroht, dass Angriffe auf US-Einrichtungen, was immer das auch heißt, ja, dann eben als Angriff gewertet werden und eben dann mit Krieg auch beantwortet werden kann, mit richtigem, echten Krieg. Das heißt, das ist mal wieder diese totale Verwischung. Man macht virtuelle Aktionen, ja, macht man mit realen Reaktionen, oder geht mit realen Reaktionen dann dagegen vor. Und dass das nicht so nicht einfach gut gehen kann, ist ja klar. Ja, ich habe da eine schöne, schöner Vergleich mal so gemacht. Das ist das, wenn man das so hört, ja, USA gegen Hacker mit Krieg, ja, droht Hacker mit Krieg. Das wäre doch perfekt für eine Folge South Park. Hoffentlich nehmen die Jungs, die Macher von South Park, das mal auf und machen darüber eine Episode, ja, weil ich kann mir so richtig vorstellen, ja, wie Kenny dann hier, was weiß ich, eine Goff-Seite hackt, ja, und dann wird er angegriffen, ja, von der US-Army und wird gekillt, ja, und dann natürlich wie immer das Denno, ah nein, sie haben Kenny getötet, und dann, ihr Schweine! Das ist einfach prädestiniert zu schmeißen. Vielleicht hat einer auch South Park geguckt, der war das hier gesagt hat. Ja. Aber es ist tatsächlich so. Das Wall Street Journal hat es tatsächlich berichtet. Kein Witz. Und ja, traurig, aber naja. Vielleicht sollten die aber mal nachgucken, ja, was so diese Konsequenzen sind, ja, wenn man das macht, mit Hacker Krieg zu führen oder gegen Hacker Krieg zu führen. Das hat ja auch Sony erfahren, ja, also ja, der Letzte, der den Krieg gegen Hacker ausgerufen hat, ja, der wurde dann für Wochen vom Netz genommen durch Hacker, ja, so wie jetzt Sony auch immer noch nicht den Regelbetrieb seines PSN-Netzwerks wiederhergestellt hat. Ja, also vielleicht sollte sich die USA das nochmal überlegen, sich mit den Hackern in aller Welt mit Krieg anzulegen, weil es könnte vielleicht sein, dass sie den Krieg dann verlieren werden, die USA. Wer weiß, wer weiß. So, und zu guter Letzt, ja, ich habe am letzten Donnerstag, für alle Geocacher jetzt noch, ja, habe letzten Donnerstag eine geniale Geocaching-Tour gemacht mit Laguna Sam und Team Rolleradler. Das war wirklich sehr, sehr schön und den möchte ich euch unbedingt empfehlen. Ja, also ich brauche das zwar eigentlich nicht zu empfehlen, weil der Cache ist schon gut überrannt. Also wenn ihr nicht warten wollt an den einzelnen Stationen, macht ihn werktags, nicht Wochenends oder schon gar nicht an Feiertagen. Aber der Cache heißt Alberich der Zwergenkönig und ist verbunden mit der Schatz des Alberichs und dem Alberich Bonus Cache. Ich möchte euch nicht allzu viel darüber verraten, weil ihr solltet ihr die Spannung nicht genommen kriegen, aber wer Geocaching mag, das ist ein Abenteuer, sehr schön, total geniale Stages, irre aufwendige Installationen an den einzelnen Stationen und vor allem am Final dann auch. Und es ist unglaublich. Ich muss für Kenner der Geocacher-Szene, muss ich eigentlich nur sagen, von wem der Cache ist. Die Helden, heißt der. Ja, gewartet wird es gar nicht von der Rentner-Gang. Und einer von den Rentner, von der Rentner-Gang haben wir dann auch tatsächlich getroffen und dem haben wir auch nochmal gesprochen darüber. Auch Gruß an der Stelle, falls er ja zu den Hörern gehören sollte, wer weiß. Ja. Auf jeden Fall war es wirklich fantastisch und Hut ab vor diesem Cache und jeder, der eine total geniale Sache sucht, der soll den machen. Alberich der Zwergenkönig befindet sich im bei Lorsch in Hessen, ja, und dort, ja, es sind auch noch ein paar andere, auch von denselben, die Helden. Wer da also von weiter weg anreist, sollte sich da mal über geocaching.com vielleicht die einzelnen Geocaches draufladen und die Beschreibung ausdrucken. Also, er wird nicht enttäuscht werden. Ihr werdet nicht enttäuscht werden, wenn ihr das macht. Das ist einer der schönsten Geocaches, die ich bisher gesehen habe. Und ich habe schon viele gesehen. Ja? Ohne überheblich klingen zu wollen. Ja, Leute, das war's dann von der Rios Wochensicht. Wo ist mein Outro? Ja. Ja, also, wenn ihr Fragen habt, Kommentare, Themen, Vorschläge oder so, könnt ihr schreiben an rio@netcast.com oder guckt in die Comments bei wochensicht.netcast.com. Und ich verabschiede mich jetzt. Habt eine schöne Woche. Bleibt gesund und haltet Ausschau nach Wildkatzen, es lohnt sich. Und bis nächste Woche hoffentlich. Tschüss.